Abruptly, the sound ceased. All with the program. Ladies and gentlemen, you will experience sound in motion while we are going into the future and back to the music. May I present you Styles. Auf der Frequenz 98,4 und 99,3 MHz hört ihr in der folgenden Stunde eine Sendung von Alternatives Zentrum Conny Dresden e.V. So, hallihallo. Einen wunderschönen guten Abend da draußen. Ja, nicht, dass ihr euch wundert, das ist die Sandy Eve Show. Heute mit Sören Magister und ihr hört schon ein wunderschönes Teil von ihm. Nein, natürlich nicht, ihr werdet vom Sören heute hier noch etwas hören. Aber da wir musikalisch dachten, wir schöpfen mal das Archiv von Coloradio aus, haben wir mal gestöbert und diese wunderschöne Sebastian Bach. Ja, und der Johann ist auch dabei. Ja. Genau so, Stefan. Wie ihr hört, wir werden da verschiedene Sachen rausziehen, ein paar Tracks vom Sören Magister drunter mischen und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie wir gerade hier im Studio. Ja, möchtest du noch was sagen, Stefan? Ich bin erstmal sprachlos. Du bist sprachlos? Ja, wegen der schönen Melodie im Hintergrund. Sehr schön. Wir sollten da nicht so viel drüber reden, glaube ich. Nein, aber was ich unbedingt noch machen muss an dieser Stelle, meinen Freund Hagen grüßen, der jetzt noch im alten Wettbüro beim Grand Slam, tätig ist und leider hier nicht im Studio sein kann. Ich habe es versprochen, ihn zu grüßen, das habe ich getan und jetzt genießt einfach noch ein wenig den Johann Sebastian Bach und lasst euch überraschen, was wir hier noch finden und spielen werden. Benedictus. Und was ihr gerade hört, ist ein Stück vom Søren Magister. Ich möchte nicht viel reden, das machen wir später. Genießt es einfach, ich wollte es nur ansagen. Viel Spaß! nicht weg. Ich bleibe einfach noch hier. Ich will noch nicht ins Bett. Ich finde dich so nett. Ich bleib noch hier wegen dir. Wir bleiben auf. Ich will noch nicht nach Hause gehen und du gefällst mir. Wer weiß, wann wir uns wiedersehen. Wir haben zwar getanzt, doch nur einmal. Doch die Liebe fängt erst an bei zweimal. Ich will noch nicht ins Bett. Ich gehe noch nicht weg. Ich bleibe einfach noch hier. Ich will noch nicht ins Bett. Und ich finde dich so nett. Ich bleib noch hier wegen dir. Es gibt Momente, da muss man einfach schneller sein. Es gibt Momente, denn wer bleibt nachts schon gern allein? Wir haben uns zwar berührt, doch nur einmal. Doch ist man erst dafür bei zweimal. Ich will noch nicht ins Bett. Ich gehe noch nicht weg. If I could be you, and you could be me, for just 1 hour. If we could find a way to get inside each other's mind. Each other's mind. If you could see you through my eyes and study your ego, I believe you'd be surprised to see that you've been blind. Walk a mile in my shoes. Walk a mile in my shoes. And before you abuse, criticize and accuse, walk a mile in my shoes. Now the whole world you see around you is just a reflection. And the law of karma says you reap just what you sow. So unless you lived a life of total perfection, you better be careful of every stone that you should throw. Walk a mile in my shoes. Walk a mile in my shoes. Oh yeah. And before you abuse, criticize and accuse, walk a mile in my shoes. Walk a mile in my shoes. Walk a mile in my shoes. Oh yeah. And before you abuse, criticize and accuse, walk a mile in my shoes. Come on over here, over down this way. Walk on. Walk a mile in my shoes. Walk a mile in my shoes. And before you abuse, criticize and accuse, walk a mile in my shoes. Walk a mile in my shoes.

So, für das Interview mit Stefan hat er sich Orgelmusik gewünscht. Na, jetzt bin ich wieder gewesen. Irgendeiner muss es ja gewesen sein, Stefan. Nein, ich war's. Einfach ein flotter Griff da in den Plattenschrank und jetzt reden wir mal über deine Tracks, die du heute mitgebracht hast. Einen haben wir ja schon gehört. Welcher war das? Na, den Track, den wir vorhin gehört haben, der nennt sich Impressive City Nights. Brass geschrieben, wie das englische Wort für die deutsche Bedeutung für Bläser. Ein nettes kleines Wortspiel, was aber nicht so viel zu sagen hat, sondern es ist einfach nur ein netter, chilliger Track, den ich da im Sinn führte. Schön. Und ich sehe ja, du hast hier eine CD mitgebracht, da sind einige mehr drauf. Alle werden wir heute nicht hören, aber eine Auswahl davon. Und im Anschluss von diesem kleinen Gespräch werden wir auch einen weiteren Track spielen und das wäre dann die? Na, das ist, den habe ich zusammen gemacht mit Sandro Mitschke, der wohnt irgendwo in meinem Kopf drin. Wir vertragen uns ganz gut, treffen uns ab und zu. Und der hat mich schon lange mal gedrängt danach, ey komm, ich will mal. Und habe ich gesagt, okay, lass ihn mal singen. Und habe ich ihn mal mit rausgenommen ins Studio rein und dann was einsingen lassen. Und haben einen kleinen funky Track gemacht, On the Bitch Bar. Ja, das ist ein kleiner verrückter Kerl, der Sandro Mitschke. Der Sandro Mitschke, ja. Also bin ich doch mal gespannt. Aber dir geht's gut, oder? Mir momentan? Ja, mir geht's gerade sehr gut. Und generell alles läuft. Produktion, ich meine speziell auf deine Musik, auf dein Künstlerdasein auch. Ja, na, wir haben bei uns immer viel zu tun mit Atree Records, das Label, was ich zusammen mit dem Oliver Hartmann betreibe. Und ja, da wir alle zwei Monate versuchen, eine Platte rauszubringen, ist natürlich immer viel Arbeit, die dahinter steckt. Promo, das ganze Kram. Und das nächste, was jetzt ansteht, ist aber erstmal die aktuelle Etui Summer Camp, die zweite Auflage, wieder verschiedene Künstler an Bord geholt, auch von befreundeten Labels. Wir haben diesmal mit dabei den Harada, falls das jemandem was sagt, oder den Dan Trastic von Moon Harbor. Und ansonsten alle Etui-Künstler, also wer unser Label kennt, wird wissen, dass das wieder eine recht bunte Mischung wird. Schön, da sind wir doch alle mal gespannt. Ich denke, im Fat Fenders wird es dann auch das Teil geben. Nee, das ist eine rein digitale Kombination. Und demzufolge wird es das im Fat Fenders höchstens über Computer zu hören geben. Aber im Fat Fenders hoffen wir, dass im Oktober dann die nächste Platte von uns steht. Und das wird eine Electronic sein, etwas technoider. Und die Remixe werden gerade noch gebastelt, was da nur genau drauf kommt. Es entscheidet sich in den nächsten Tagen, Wochen, Sekunden, Zeitdimensionen, die wir nicht erfassen können. Alec ist ja auch ein Künstler auf eurem Label. Ausschließlich oder ist er noch woanders? Ja, unter dem Künstlernamen Electronic veröffentlicht er auch noch woanders, aber etwas bekannter ist er durch den Namen Finn Franklin geworden, wo er auf Midi-Tonal schon diverse Veröffentlichungen hat und bei dem geht's auch gerade richtig gut nach vorn. Ja. Schön. Wo kann man denn euch, oder wo kann man denn das digitale Teil dann im Internet bestellen, hören, downloaden? Naja, unter www.amiga.de wird's nicht zu finden sein, aber die weltberühmten, bekannten, einschlägigen Shops für MP3s und Waves wie Beatport oder Compact MP3 oder ja, überall eigentlich. Okay, und MySpace? Na, zum Anhören ja. Zum Anhören ja, gib nochmal bitte deine Adresse durch. Meine Internetadresse wäre natürlich myspace.com und danach Sören Machiste zusammengeschrieben. Das klingt ein bisschen kompliziert, das kann sich wahrscheinlich auch keiner richtig merken. Und das Ö auch als OE. Dann guckt lieber unter Atree Records, das ist ein bisschen einfacher, wie das Brillen-Atree. Ja. Also myspace.com und dann Atree Records zusammengeschrieben. Und dann findet man auch den Sören Machiste, genau. Und für all diejenigen, die das nicht hinbekommen, können vielleicht Sandy Eve schreiben, weil myspace.com/Sandy Eve. Show oder nicht Show? Das ist jetzt die Frage. Das musst du ja selber wissen. Ich soll es wissen, ich bin oft dort. Ja, auf jeden Fall ist das unsere Seite der Sendung und dann wird es diese hier auch nochmal zu hören geben. Sören Machiste und Atree sind natürlich verlinkt unter Freunde und ja. Nein. Ich überlege gerade kurz, Blitz. Führen wir dieses Gespräch hier noch aus oder hören wir uns jetzt erstmal deine Scheibe an und quatschen danach weiter? Ich würde vorschlagen, wir hören uns ein bisschen Musik wieder an. Wir haben eine ganz schöne Weile gelabert für eine Radiosendung. Man soll es nicht übertreiben. Jetzt. Und wir sind eine musikalische Sendung, denke ich mal. Und der nächste Track heißt also On the Bitch Bar, Sören Machiste meets Sandro Mitschke. Okay, Sound geht ab und wir reden später weiter. I'm gonna go get some more. Get fresh at the weekend. Showing out. bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And yours was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce. You say God, give me a choice. You say Lord, I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein, or Superman. All I wanna do is thank you. So, und ihr hörtet gerade wieder einen Soren Magister und Soren wird uns gleich sagen, um was es sich dabei handelt. Ja, jetzt ist so, er am Mikrofon. Jetzt bin ich am Mikrofon. Was, worum es sich handelt? Worum es sich handelt? Musikstück? Ja, genau. Und wie es hieß? Im weitesten Sinne ein Technoid geartet. Es hieß Talk to Gaia, wegen seinen sphärischen Charakteristika in den Sounds, schwebende Flächen und ein wenig verzwirbelt. Und ich finde das ein passender Name. Das was hast du denn jetzt hier im Hintergrund aufgelegt? Pink Floyd. Aha. Auch wieder was Schönes zum drüber reden. Oder magst du gerne was anderes hören? Mir ist es momentan relativ egal. Schön. Wir werden auf jeden Fall dann noch was von dir hören, weil unsere Zeit nämlich auch so gut wie schon abgelaufen ist. Die Stunde war wirklich sehr schnell rum. Und für all diejenigen, die sich fragen, wo sie hier sind, bei der Sandy Eve Show auf Color Radio mit Soren Magister im Studio und dem Herrn Collaire auf der anderen Seite am Mic und mein Freund Hagen beim Table Tennis Grand Slam im alten Wettbüro. Da ist wohl gerade Finale oder so. Er sei herzlich gegrüßt und ich hoffe, dass das Tischtennis da ordentlich rockt. Ja, Bingelibong. Du sagst es, Stefan. Was wir ja noch bequatschen wollten, wo man dich denn demnächst hören kann, da draußen in Dresden oder auch woanders? Ja, momentan, so viele Sachen stehen gar nicht an. Was immer wieder kommt, ist Club der Republik, wo wir gerne mal spielen, ein- oder zweimal im Monat. Und das ist am 30. sind wir jetzt wieder da, machen eine Session, wo ich dann live an den Keyboards etwas über die Platten spielen werde und das rockt eigentlich immer ganz gut so die Nacht. Dann planen wir natürlich zusammen mit den Jungs von Skepa wieder eine Deokür, die wir auch alle zwei, drei Monate machen. Jetzt war die Sommerpause und jetzt machen wir einfach wieder Anfang Oktober, es ist genau, Termin steht noch nicht fest, wieder eine Fatsche in der Galerie-Disco und ja, freuen uns, dass es da weitergeht einfach. Immer schöne Feiern. Welchen Track hören wir dann? Ich frag dich einfach mal direkt so. Ja, wir hören dann den ersten Track. Damit ich ja schon mal alles einstellen kann, ihr seht, das ist live, es ist nicht aufgenommen. Deshalb, live ist natürlich besser, ne Stefan? Ich meine, live machst du ja selber auch abends im Club und ich denke mal, da hat man den meisten Spaß. Mhm. Ich frag dich also. Ist da schon mal was schiefgegangen irgendwie bei deinem Live-Set? Oder lief es sonst immer alles glatt? Das Mikrofon manchmal ausfällt oder so, das kommt schon vor. Ja. Du meinst so ungefähr so? Na, ich will dich nicht ärgern. 5 Minuten verbleiben. Hey, noch. Let's go, genau. Lass uns den Titel jetzt langsam reinblenden. Ja, Titel 2. Und, ach ja, ich wollte auch noch sagen, am 6.9. Summer Opening im Triebwerk, wobei das Triebwerk jetzt nicht die Location ist für diejenigen, die die Sendung hören, aber da wird es den Chuck Collaire zu hören geben, oder hinter Chuck Collaire stehen ja zwei. Kann ich nur empfehlen, draußen Open Air, vielleicht erwischen wir noch schönes Wetter für diejenigen, die ja, doch mal andere Welten erobern wollen. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören, bedanke ich mich beim Soren Magister fürs Kommen. Ich danke fürs Gehen, fürs Gehen. Kommen sein dürfen. MySpace.com, Sandy Eve Show, ja, ein Show war am Ende, jetzt ist es mir wieder eingefallen, dort ist alles verlinkt und jetzt in die letzten 4 Minuten gibt es noch ein Magister. Ich spiele ab, sage Danke an all jene und möchte noch jemand grüßen? Ich grüße an der Stelle den Insekt, weil der Schuft kommt heute oder morgen aus Portugal zurück, braun gebrannt, während wir hier uns des Regens ergeben mussten und pitschepatsche nass durch die Nacht gestiegen sind. Ja, komm gut wieder nach Hause, Alter. Und dann sage ich Tschüss.